Diese Feindbilder sind vor uns aufgewachsen bis ins Unmaß. Man sah sie nur noch mit blindem Hass. Diese Himmler, Goebbels, Göring. Für einen aus der pazifistischen Jugend der 20er Jahre, der reflektiert zu denken gelernt hatte, war das erschreckend. Irgendwelche Dinge im Radio zu hören oder in den Zeitungen zu lesen und dann diese blinde Wut in sich zu spüren. Diesen tödlichen Hass. Ich habe das oft beschämend gefunden. Aber geschämt habe ich mich nie. Diese Herren sorgten jeden Tag von Neuem dafür, dass die Feindbilder sich vertieften.